Diese Berichterstattung wird als eigentlich im Interesse Israels verstanden, nur dass die Israelis nicht erkennen, was doch nur zu ihrem Wohl sei. Bei aller kritischen Distanz und Differenzierung sind sich alle vollkommen darin einig, dass die Palästinenser die Opfer Israels seien. Dieser Opferstatus ist es, was man nachfühlen kann in Deutschland. Völker verstehen ohne Worte. Man weiß eben, das Problem heißt Israel, wie Jürgen Möllemann, ein FDP-Politiker in Deutschland, das unwidersprochen von deutschen Politikexperten zur besten Sendezeit auf den Punkt brachte. Ich denke, das, was zu beobachten ist, ist tatsächlich, dass die Palästinenser nicht als Staat agieren wollen. Es geht nicht mehr darum, einen Staat zu gründen, es geht darum, Israel zu zerschlagen. Denn zum einen ist völlig klar, dass ein palästinensischer Staat zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt nicht lebensfähig wäre. Zum anderen ist es aber auch einfacher, als militante Volksbewegung zu agieren und eben nicht der Verantwortlichkeit sich zu stellen, dann als Staatlichkeit zu agieren. Wäre das der Fall zum Beispiel, dann gäbe es natürlich eine ganz offizielle Kriegserklärung nach derart Attentaten und dann wäre natürlich Arafat in ganz anderer Weise verantwortlich, als es jetzt ist. Jetzt kann er sich ja immer drauf rausreden, dass er keine Kontrolle hat und hinterher den Selbstmordattentätern, also den Eltern dann Gratulationsbriefe schreiben. Am heutigen Samstag fand eine Palästina-Solidaritätsdemonstration statt, zu der der palästinensische Studentenverein und die Palästina-Hilfe in München aufgerufen hatte. Die Demonstrationsroute verlief auch am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Während der Demonstration wurden von Teilnehmern "Tod den Juden" gerufen. Es wurde auf einem Schild das Hakenkreuz mit dem Davidstern gleichgesetzt. Spruchbänder klagten unter anderem den Kindermord in Palästina, wie es da hieß, an. Wir verweisen darauf, dass es sich bei dem Vorwurf an Juden, Kindermord zu betreiben, um ein jahrhundertealtes antisemitisches Stereotyp handelt. Zwei Antifaschisten hielten an dem Mahnmal für die Opfer der Nazi-Herrschaft die Fahne des Staates Israel hoch, als die Demonstration vorbeizog. Sie wollten zum Ausdruck bringen, dass der Staat Israel für die vom Antisemitismus bedrohten und verfolgten Juden eine Konsequenz aus der Nazi-Diktatur und der Shoah ist und deshalb Solidarität verdient. Das Existenzrecht Israels darf keinesfalls in Frage gestellt werden, sondern muss verteidigt werden. Wenige Sekunden, nachdem die Fahne für die Demonstrationsteilnehmer sichtbar wurde, kamen aus der Demonstration heraus konzertierte "Nazis raus" Rufe in Richtung der beiden Personen, die die israelische Fahne hielten. Nach etwa einer Minute wurden die beiden Personen vor dem Mahnmal von mehreren Personen angegriffen, die aus der Demo herausgestürmt kamen. Eine der beiden angegriffenen Personen versuchte, mit der israelischen Fahne zu fliehen, woraufhin ca. 150 Demonstrationsteilnehmer diese Person verfolgten. Nach wenigen Metern wurde er eingeholt, mit Füßen getreten und mit Fäusten in den Nacken geschlagen. Auch als er bereits am Boden lag, wurde er weitergetreten. "Gib die Fahne her", wurde gerufen, und nur das Eingreifen der Demonstrationsordner und der Polizei konnte Schlimmeres verhindern. Die aufgebrachten Demo-Teilnehmer konnten zurückgedrängt werden. Von Seiten der Polizei wurde den beiden angegriffenen Personen vorgeworfen, einen Tumult ausgelöst zu haben. Anschließend wurden den beiden Antifaschisten die Personalien abgenommen mit der Begründung, sie sehen ja, was sie angerichtet haben. Die beiden Personen wurden, während sie festgehalten und ihre Daten überprüft wurden, von den Polizisten gefragt, ob sie jüdischen Glaubens seien. Die Tatsache, dass die Münchner Polizei in Bezug auf eine positive Stellungnahme zu Israel als erstes die Frage interessiert, ob man Jude ist, ist Ausdruck einer antisemitischen Grundhaltung dieses Staates und seiner ausführenden Organe.

Als Musterbeispiel für dieses andere im öffentlichen Bewusstsein mussten seit jeher die Juden herhalten, insbesondere im europäischen und arabischen Raum. Seit der deutschen Vernichtungspolitik der 40er Jahre jedoch, in der solche Projektionen schließlich gegipfelt haben, ist es aus evidenten Gründen anrüchig geworden, im öffentlichen Raum von den Juden, den wurzellosen Finanzkapitalisten oder Ähnlichem zu sprechen. Man ist ja kein Nazi. Opportun ist es seither, stellvertretend Israel, den israelischen Staat, zu kritisieren. Es versteht schon jeder, wer gemeint ist. Eine appellative Kritik des Antisemitismus muss allerdings ins Leere laufen. Sie bestärkt sogar den Ideologen in seiner personalisierenden Auffassung, hier wolle jemand Gerissenes, der sich was Besseres dünke, dem Ehrlichen den Mund verbieten und befangen für Mäßigung werben. Stereotypie lässt sich durch Erfahrung nicht korrigieren. Erst muss die Fähigkeit restituiert werden, Erfahrungen zu machen, um das Gedeihen von Vorstellungen zu verhindern, die im buchstäblichen, klinischen Sinn bösartig sind, stellt Theodor W. Adorno fest. Es kann dieser Kritik deshalb nicht darum gehen, den Protagonisten eine antisemitische Intention zuzuschreiben, vielmehr ist der Transport objektiv antisemitischer Ideologeme aufzuzeigen. Doch worum geht es überhaupt? Die nunmehr vorherrschende ethnisierende Wahrnehmung sozialer Konflikte findet kaum noch Kritik, spätestens seit den Auseinandersetzungen im Baltikum und den Bürgerkriegen auf dem Balkan, die das reaktionäre Bewusstsein sogleich als Befreiungskriege unterdrückter Nationen gegen das kommunistische Völkergefängnis Sowjetunion respektive das sozialistische Völkergefängnis Jugoslawien zu glorifizieren wusste. Solche völkischen Konfliktbeobachter gibt es, wer hätte es gedacht, auch im freien Radio. So war in Karlsruhe im Januar 2001 mehrfach eine zweistündige Sondersendung zu hören zum rührselig, aber eben harmlos formulierten Thema Palästina oder Lass uns die Menschen leben. Übertragen wurde die Aufzeichnung eines einigermaßen hysterischen Vortrags der israelischen Menschenrechtlerin Felicia Langer, der schon für sich genommen tendenziös genug gewesen wäre. Zwar hat jener Leitspruch, gemäß dem der Hauptfeind das eigene Land ist, einen ziemlich universellen Geltungsanspruch, doch darf man sich fragen, welches dieses eigene Land bei einem in Deutschland vor deutschem Publikum gehaltenen Vortrag wohl ist. Dies scheinen die Redakteure nicht nur beim Auswahl des Referats für das Thema ihrer Sendung, sondern vor allem darüber hinaus bei ihrer übelst anti-israelischen Kommentierung in keinster Weise reflektiert zu haben. Die Kommentare der beiden Redakteure erschöpfen sich vor allem im systematisch strapazierten Klischee von der moralischen Minderwertigkeit des skrupellosen Israelis. Gezielte Kopfschüsse. Ein israelischer Scharfschütze hat bestätigt, dass israelische Soldaten palästinensischen Demonstranten gezielt in den Kopf schießen. Zitat: Wenn man einem Scharfschützen sagt, er solle schießen, dann ist das Bestreben, den Kopf zu treffen, sagte der namentlich nicht genannte Schütze in einem Interview der israelischen Zeitung Haaretz vom Montag. Die Scharfschützen hätten Anweisungen, nicht auf Kinder zu schießen, betonte der Mann. Er definierte Kinder als Menschen unter 12 Jahren. Über 12 ist es erlaubt, das ist kein Kind mehr, sagte er. Man habe etwa 10 Sekunden, um das Alter des Palästinensers im Fadenkreuz zu schätzen. Es gebe keine durchgängigen Anweisungen an Soldaten über das Eröffnen des Feuers. Wenn es auf der israelischen Seite Verluste gegeben habe, dann darf man mehr schießen. Die Dies ist wohl die Fortführung der Legende vom jüdischen Ritualmord an unschuldigen Kindern. Es ist ein beklagenswerter Zustand, dass die deutschen Medien, auch gerade das Fernsehen, sich nicht die Mühe machen, eine einigermaßen faire oder ausgewogene Berichterstattung zu betreiben. Es gibt einfach kaum etwas anderes zu sehen als die üblichen Steinewürfe und die aufmarschierten Polizisten oder Militärs. Es wird so gut wie nie gezeigt, die Opfer, die getroffenen Opfer, mit Ausnahme des Kindes, das damals von Israelis getötet worden ist, im Schoße oder im Arme des eigenen Vaters. Dieser Bildbericht damals hat allerdings keine großen Folgen gehabt und hat die Wut der oder den Tötungsdrang der Israelis in keiner Weise beeinträchtigt, wie es scheint. Da ist er, der Tötungsdrang der Israelis. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz auf die Medien zu sprechen kommen. Wir sehen ja ziemlich manipulierte Berichterstattungen. Von der Wahrheit sieht man ja wenig. Man sieht ja in der Regel steinewerfende Palästinenser, immer mit dem Hintergrund, das sind ja die bösen Buben und das ist auch gerechtfertigt durch Israel, wenn sie sich entsprechend wehren. Es gibt also eine Grundtendenz, die, wenn man so will, pro-israelisch ist und das steckt uns wahrscheinlich irgendwie in den Knochen drin. Das kann man ja auch verstehen. Es hat historische Gründe und so weiter. Aber das darf nicht so weit gehen, dass man einfach die israelische Berichterstattung sich zu eigen macht und nicht die Umstände genau schildert und schon gar nicht die Vorgeschichte. Es gab in den deutschen Medien eigentlich keine direkte Darstellung von dem, was dort vor sich geht. Es wurde nur ein einziges Mal gezeigt, ein israelischer Scharfschütze in Aktion, also Leute, die hoch ausgebildet sind im 100% genauen Schießen und Töten. Ein einziges Mal, wie gesagt, war aber ein israelischer Scharfschütze oder besser gesagt Todesschütze zu sehen mit seiner Präzisionswaffe, mit seinem Zielfernrohr. Und es war aber danach nichts mehr davon zu sehen. In einem anderen Bericht von ARD Weltspiegel wurde auch mal kurz ausgewertet oder beim Namen genannt die Zahl der Treffer, welche Art von Treffer die Israelis sozusagen zu verzeichnen haben, dass also ein Großteil, der überwiegende Teil der Treffer auf den Kopf und auf den Oberkörper zu verzeichnen sind. Und das heißt im Umkehrschluss, dass die Israelis eigentlich nicht irgendjemand kampfunfähig oder aktionsunfähig schießen wollen, sondern dass sie eine, wie man im Amerikanischen so schön sagt, eine Shoot-to-Kill-Policy betreiben. Das heißt, sie wollen ihren Gegner nicht unfähig machen, sondern erschießen, totschießen. Das ist das Ziel der Israelis und es gibt auch entsprechende Weisungen, entsprechende Befehle und das kann man auch entsprechend ablesen an den Ergebnissen, an den Opferzahlen. Was ist das Ziel der Israelis? Erschießen, totschießen. Das ist das Ziel der Israelis. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz auf das Thema Folter zu sprechen kommen. Folter ist ja in Israel kein Thema, oder? Nach allem, was man sagen kann und was berichtet wird, ist es so, dass Folter in israelischen Gefängnissen an Palästinensern natürlich begangen, zu dem üblichen Instrumentarium der israelischen Polizei gehört. Die Israelis nennen das verschärfte Verhörmethoden. Das ist die beschönigende Bezeichnung für Folter. Und natürlich ist diese Art der Gefangenenbehandlung nicht strafbar. Es kommt natürlich nie vor, dass in Israel deshalb jemand belangt wird. Es ist Teil der israelischen Kultur, wenn man so will. Und es dient halt übergeordneten Interessen, Staatsinteressen. Und deshalb ist Israel auch noch nicht von westlichen Freunden kritisiert worden. Mein Studiogast, derzeit wird ja immer noch kräftig unterdrückt. Wir haben ja einiges gehört. In den Medien wird auch nach wie vor sehr kräftig manipuliert, was die Berichterstattung anbetrifft. Ich denke, das war auch Auslöser, dass wir dieses Thema heute nochmal ausführlich behandeln wollen, weil auch gerade in Deutschland sehr viel manipuliert wird zu diesem Thema. Ja, das kann man wohl sagen. In der Diskussion, die dann anschließend auch noch entbrannte, ist natürlich auch die Frage aufgetaucht, Ist die amerikanische Regierung von Israel vielleicht etwa gekauft worden? Die amerikanische Regierung ist praktisch von Israel gekauft worden, ja. Und zu der Zeit, ich bin Amerikaner, und zu der Zeit wollte ich das nicht glauben, ich war eher beleidigt. In der Zwischenzeit komme ich mehr und mehr zu dieser Meinung. Selbst die vor allem in Neonazi-Kreisen der USA und Deutschlands kursierende These vom Zionist Occupied Government, kurz ZOG, also der angeblich zionistisch unterwanderten Regierung, darf nicht fehlen. Ebenso wenig wie der nationalsozialistische Topos des wurzellosen jüdischen Finanzkapitals, das die angestammten Völker ruiniert. Glaubst du, dass das sogenannte anonyme Kapital, wie man es immer sehr gern bezeichnet, die USA und die NATO so beeinflussen, dass die einfach nicht eingreifen und sich auch sehr dezent dadurch zurückhalten? Nun, es stellt sich natürlich immer sofort die Frage, welche Rolle die USA übernehmen und warum sie sich so verhalten, wie sie es derzeit tun. Es gibt natürlich viele Spekulationen und eine Erklärung dafür, dass Israel von den USA bedingungslos und uneingeschränkt unterstützt wird und sich, um es polemisch zu sagen, jedes Verbrechen leisten kann. Ein Grund oder eine Erklärung dafür ist halt, dass Israel eine wichtige Bollwerksfunktion hat gegenüber dem Islamismus, der Bedrohung des Islamismus und mittelbar auch dazu dient, als Schutz dient, des Ölstroms nach Europa und nach den USA. Also die arabischen Ölquellen werden durch indirekte Hilfe von Israel auch gewissermaßen geschützt vor dem Zugriff von wem, weiß ich nicht so recht, aber jedenfalls. Die den Juden angedichtete Allmacht vermittelt sich gemäß des antisemitischen Weltbilds zwar vorrangig über das Geld, ein weiteres Klischee aber ist das der Omnipotenz von Finstermännern und Agenten. Nicht anders ist die Paranoia zu erklären, der israelische Geheimdienst sei Stammhörer des Freien Radios Karlsruhe. Ich denke, ich verrate da dem israelischen Geheimdienst, der sich ja auch irgendwo mithört, keine große geheime Adresse. Das Verkehrfunkspezial 104,8 MHz. Es bleibt der Spekulation überlassen, ob das Bemühen antisemitischer Stereotype, ungeachtet aller Debatten über das Fortbestehen eines bisher vor allem latenten Antisemitismus geschieht, oder aber gerade in selbstvergewissernder Bestätigung des Klischees vom manipulierenden und intrigierenden Juden, der die freie Meinungsäußerung geschickt zu verhindern weiß, selbstbewusst und frech vermeintlich gegen den manipulierten Mainstream. Angesichts von zunehmenden anti-israelischen Affekten findet sich die Referentin Felicia Langer, die selbst sagt: Ich wollte nicht mehr einem Staat als Alibi dienen, der den Palästinensern massives Unrecht antut. In eindeutiger Finkelstein-Funktion wieder. Sie dient nun als Jüdin, wie sie und ihre Bundesgenossen nicht müde werden zu betonen, dem seit 1945 in die Latenz hinabgedrückten, nie wirklich überwundenen antisemitischen Ressentiment als Alibi. Und natürlich sind die Nazi-Devotionalien, die bei den Tätern des symbolträchtigen Angriffs auf die Essener Synagoge am 3. Oktober 2000 gefunden worden sind, nicht überzubewerten. Man muss die beiden Araber auch verstehen beim massiven israelischen Unrecht. Hören wir auch einmal die Referentin Felicia Langer. In der Tat sind die Deutschen gerade wegen ihrer Vergangenheit dazu verpflichtet, sich überall dort einzumischen, wo Menschenrechte verletzt werden. Sie haben schon einmal geschwiegen, wenn auch in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen. Das Schweigen angesichts von Unrecht hat vor allem dann, wenn es den Opfern helfen könnte, die Stimme zu erheben, einen Beigeschmack von Mittäterschaft. Wir, die Israelis, die Juden, können keinerlei Recht beanspruchen, als Opfer von gestern Täter von heute zu sein. Das Testament unserer Toten, der Toten des Holocaust, macht eine klare Aussage. Wir haben auch kein Recht, die Schuldgefühle der Deutschen zu funktionalisieren, so wie Israel das tut, und sie, was unsere Taten angeht, zum Schweigen zu verurteilen, damit wir ungestört jeder Einmischung und Kritik entzogen die Palästinenser unterdrücken können. Da dies der einzige in der Sendung vernehmbare Applaus blieb, muss angenommen werden, dass die Zuhörer, bezeichnenderweise vom deutsch-palästinensischen Freundeskreis eingeladen, diesbezüglich offenbar mehr hören wollten. Oder ist der seltene Applaus an genau dieser Stelle bloß der gewieften Schneidetechnik der beiden Redakteure zu verdanken? Dabei war der Vortrag doch gar nicht in der Frankfurter Paulskirche. Dennoch wird, da ist sich Langer mit den beiden deutschen Redakteuren einig, in Walser Diktion Kritik bewusst als Einschüchterung, als Zensur missverstanden, angeblich um das israelische Vorgehen zu legitimieren. Der ideologische Kern des Antisemitismus erschöpft sich heute vor allem in romantischen Vorstellungen von Tugendhaftigkeit und der moralisierenden Verurteilung von Handlungsweisen, die zwar durchaus gesellschaftlich üblich sind, dem Alltagsverstand aber übermäßig egoistisch, hinterhältig, schließlich bloß noch böse erscheinen. Nicht anders kann es funktionieren, die generelle Akzeptanz einer auf Konkurrenz und Antagonismus basierenden Gesellschaft mit sozialen, tatsächlich moralischen Normen zu verbinden. Skandalisiert wird nicht, dass zweckrationales Handeln innerhalb der Konkurrenzgesellschaft dem anderen Menschen zum Nachteil gereichen muss, sondern dass tatsächlich jemand so handelt. In der antisemitischen Projektion kann dies nur die Eigenschaft des anderen, moralisch inferioren Menschen sein. Die konformistische Empörung darüber ist nie eine vernachlässigbare Größe etwa eines bloß rechtsradikalen Bodensatzes gewesen. Sie entsteht mit beklemmender Notwendigkeit in der breiten Mitte einer Gesellschaft, deren in Staat, Betrieb und Familie parzelliertes Alltagsleben eine Reflexion über die eigene hermetische Struktur verbietet. Dies gilt für die vermeintlich aufgeklärte Traditionsgesellschaft der teutonischen Sozialpartner ebenso wie für die voraufklärerische Scharia-Gesellschaft der arabischen Tugendwächter. Wer von Psychoanalyse nicht reden will, soll von Moral schweigen. Wer von Antisemitismus nicht reden will, soll von Israel schweigen. Für Querfunk, Dr. Indoktrinator, Karlsruhe.